Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. So langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende des Monokultur-Podcasts und damit auch dieses Podcasts. Jetzt haben wir noch 5 Folgen vor uns und dieses Mal geht es um ein Q&A, das wir veranstalten. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, welche Fragen alles aufgetaucht sind und wie wir die besprechen. Also lassen wir uns überraschen. Von und mit Genie und Eli. Und das ist der erste Podcast, in dem ich mich wirklich Eli nenne und ehrlich gesagt fühlt sich das jetzt sehr, sehr fern an. Also wenn ich mich da so höre und mich selber Eli bezeichne, dann bin das nicht ich. Und ich werde es auch aus diesem Blog alles wieder rausnehmen. Ich bin nicht Eli. Genau, und die Person fragt hier, das bedeutet, dass ihr dieses Experiment jederzeit abbrechen könnt. Warum eigentlich ihr? Also es geht erstmal nur um mich und nicht um Genie. Wenn es euch zu viel wird, eine Transperson kann das nicht. Es kann also argumentiert werden, dass ich mir etwas anmaße, was andere hart erkämpfen müssen, um die volle Experience auch niemals haben könnt, weil er jederzeit aufhören kann. Und es ging quasi darum, dass wir privilegiert sind, das zu können und andere Menschen nicht. Ehrlich gesagt führt das Argument, das die Person hier vorbringt, bei mir im Moment zu Kopfschütteln, ohne jetzt zu wissen, was ich in der Folge danach darauf geantwortet habe. Aber mir ist bewusst, dass das damals ein Privileg war und mir war es auch damals bewusst, dass es ein Privileg war, damit jederzeit aufhören zu können, natürlich. Aber das heißt ja nicht, nur weil es ein Privileg ist, etwas zu tun, dass man es nicht tun sollte. Also wenn ich die Treppe runtergehe, dann ist das auch ein Privileg. Denn Menschen, deren Gliedmaßen, deren Beine nicht mehr funktionieren, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können das auch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht tun darf, sondern das heißt, dass ich mir dessen bewusst bin, dass es nicht selbstverständlich ist und dass ich vielleicht auch dafür kämpfe, dass Menschen, die dieses Privileg nicht haben, weiterhin an der Gesellschaft teilhaben können. Also Treppen durch Aufzüge ersetzt werden oder durch Rampen. Und ich würde den Vergleich zu hier auch ziehen, nämlich wenn ich meinen Namen ändere oder mich selbst ermächtige, diesen Namen zu ändern, dann nehme ich natürlich Dinge in Anspruch, die auch andere für mich erkämpft haben, also oder nur andere. Ich selber habe das ja nicht erkämpft. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht darf, sondern das heißt, dass ich in der Verantwortung bin, es anderen Menschen auch zu ermöglichen und in dieser Gesellschaft dafür zu kämpfen, dass es allen Menschen erlaubt ist, sich ihre Identität auszusuchen, inklusive mir. Oder ich breche aus den typischen Geschlechterrollen aus. Oder, was ich auch für ein Beispiel gehört habe, was total gut ist, dass man anfängt, normalerweise immer die Pronomen mit anzugeben beim Vornamen, dann kann sowas normalisiert werden. Also dann ist es nicht mehr für die Gesellschaft ist dann nicht mehr komisch, wenn jemand nicht in Rollenbilder passt oder sich oder einen anderen Namen gibt, als im Ausweis steht. Also ich höre gerade, dass ich damals auch schon dieser Meinung war und sie immer noch vertrete und auch damals die meisten meiner Freundinnen und Freunde, eigentlich alle, der Meinung waren. Und dass mal Widerspruch kommt und dass jemand mal eine andere Haltung hat, das ist ganz normal und das muss man aushalten. Ich denke gerade dran, dass man sogar dieses Argument, dass es normalisiert wird in der Gesellschaft, auf kulturelle Aneignung übertragen könnte, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen hinkt und das Thema wesentlich komplexer ist. Deswegen möchte ich mir hier gerade nicht anmaßen, das 1:1 zu übertragen. Aber ich werde das auf jeden Fall untersuchen in dem Podcast, den ich gerade im Kopf habe, der nach diesem kommt. Also ich würde auch gerne, wenn ihr da weitere Hinweise dazu habt, die hören. Vor allem von Menschen, die sich damit entweder wissenschaftlich auseinandersetzen oder die davon selbst betroffen sind. Und das gilt für diese Stelle natürlich auch. Also wenn ihr davon selbst betroffen seid oder das Ganze wissenschaftlich untersucht, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber eine Beziehung beinhaltet für mich auch das Vertreten gleicher Werte. Nicht jedes Wert, nicht von allen Werten, aber für mich sind Empathie, Mitgefühl, Loyalität, Solidarität, das sind für mich sind definitiv für mich Werte, die ich vertrete. Nee, Konsequenz ist für mich kein Wert, den ich vertrete, sondern etwas, was ich tue. Hier geht es um die Frage, ob wir mit FleischesserInnen eine Beziehung eingehen könnten. Und der Wert, den ich hier eigentlich meine, heißt Integrität. Denn es kann natürlich sein, dass jemand den Wert hat, ich möchte keinen Schaden verursachen, kein Leid verursachen, nicht, dass Menschen, Tiere getötet werden aber trotzdem Fleisch essen oder allgemein tierische Produkte konsumieren. Und was dann aber fehlt, ist Integrität, nämlich zu seinen Werten zu stehen. Und deswegen ist Integrität für mich ein Wert, der eigentlich genauso wichtig ist wie Mitgefühl. Aber meinst du nicht, man kann auch Werte vertreten und zu sagen, da bin ich noch nicht? Oder? Also du hast ja gerade gesagt, da bin ich noch nicht und weiß auch nicht, ob ich da hinkomme. Ja. Also keine Tiere zu essen ist jetzt kein Meisterstück. Mhm. Also das ist nichts, wofür ich große Mühen in Kauf nehmen muss. Vorhin haben wir noch über Privilegien gesprochen und das ist ein Punkt, in dem Jeannie und auch ich damals unsere Privilegien nicht gesehen haben. Denn für uns ist es natürlich einfach, vegan zu leben. Jeannie sagt auch, quasi hier im Westen oder in Deutschland ist es leicht. Aber ich glaube, das ist nicht die einzige Achse, auf der wir sehr privilegiert sind, sondern wir haben zum Beispiel auch keine Behinderung. Wir können unser Essen selbst zubereiten und sind nicht auf andere Menschen angewiesen. Und wir haben zum Beispiel keine oder nur ganz wenig Lebensmittelallergien. Es gibt eine Menge mehr Leute in meinem Umfeld, die sagen, sie sind so vegan wie möglich, aber können nicht komplett vegan sein, weil sie eine Menge Lebensmittelallergien haben. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Auch das habe ich mir übrigens schon aufgeschrieben für den nächsten Podcast, für mein nächstes Projekt. Ich habe ganz viele Jahre Aktivismus betrieben, was für Veganismus angeht. Und ich bin einfach müde geworden, das in meinem Privaten zu haben. Also da brauche ich einfach meinen Safe Space. Da will ich Leute um mich herum haben, die meine Werte vertreten, die achtsam sind, die Leid, so wenig Leid wie möglich anderen Lebewesen zufügen wollen. Und da möchte ich nämlich nicht ständig mit diesen Themen auseinandersetzen. Also der Meinung bin ich natürlich erstmal auch. Ich glaube, es ist immer leichter und auch für Menschen, die psychisch angeschlagen sind, auf jeden Fall gesünder, sich mit Menschen zu umgeben, mit denen man sich dann nicht noch streiten muss oder diskutieren muss in seiner Freizeit. Also das kann man gerne auslagern in politischen Aktivismus. Aber ich frage mich gerade beim Anhören, ob das vielleicht in letzter Zeit zugenommen hat und vielleicht auch durchs Internet und durch soziale Medien. Denn wenn man mal früher betrachtet, wie man Leute kennengelernt hat, dann hat man die sich ja nicht nach Werten ausgesucht, sondern das waren diejenigen, die im gleichen Dorf gewohnt haben oder in der gleichen Stadt, die auf die gleichen Partys gegangen sind oder die halt in der gleichen Schule waren. Und da gab es natürlich verschiedene Arten von Werten und man konnte da eigentlich schwer sich davor drücken, quasi politische Diskussionen oder Diskussionen über Grundsatzthemen, über Werte auch in der Freizeit zu haben. Also vielleicht gibt es Leute, die sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf und wir diskutieren nur über, was das beste Bier ist und nicht über Politik. Aber jetzt, mittlerweile fällt es uns ja leichter, auch Menschen kennenzulernen, die unsere eigenen Werte vertreten. Und das ist einerseits natürlich gut, denn gerade Menschen, die eine angeschlagene Psyche oder eine psychische Erkrankung haben, für die ist natürlich sehr gut, denn die können sich dadurch selbst schützen. Jeannie sagt auch später noch, dass sie sich damit schützt und da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch leichter und ist so ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre, wenn man sich in seiner Bubble nur bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt auch nur noch Menschen kennenlerne, die meine Werte teilen, also ich rede nicht von Menschen, die auf der entgegengesetzten Skala sind, Nazis zum Beispiel, die würde ich auch gerne weiterhin nicht in meinem privaten Umfeld haben. Aber wenn ich nur noch Menschen kennenlerne, die vegan sind, poly, buddhistisch, achtsam, keine Ahnung, dann komme ich aus dieser Bubble ja gar nicht mehr raus. Also vielleicht ist das auch ein Thema für das kommende Projekt. Das ist schon der dritte Hinweis auf dieses kommende Projekt. Ich muss mir dann noch einen Titel dafür überlegen. Ja, ich denke gerade an eine Situation, in der ich mit einer Freundin Döner essen war und da gab es super guten veganen Döner und ich habe einen veganen Döner bestellt und sie hat einen nicht veganen Döner bestellt und in dem Moment, also ich kann mich noch total gut an das Gefühl erinnern, wo ich denke so, ah, du bist sonst so cool, warum hier nicht? Es gibt super geilen veganen Döner, warum isst du jetzt... Warum muss das jetzt sein? So, das verstehe ich nicht. Die Situation tritt häufiger auf, dass auch in Umgebungen, die ja immer mehr werden, wo es wirklich gutes veganes Zeug gibt, dass auch diese Menschen loben. Also es ist nicht so, dass ich es geil finde und die anderen finden es scheiße, sondern dass auch die Menschen, von denen ich spreche, sagen so, wow, das ist echt gut, weil sie auch schon mal veganen Döner gegessen haben oder veganen Käse oder veganen Speck oder was auch immer. Und in Situationen, in denen es wirklich einfach ist, Leid zu vermeiden, weil es eine gleichwertige, von diesen Personen akzeptierte vegane Alternative gibt und die Menschen trotzdem Fleisch bestellen, dann ist es für mich sehr, sehr schwer zu schlucken. Ich mache dann immer gute Miene zum bösen Spiel, weil ich denke so, okay, ich werde dadurch nichts verändern, dadurch, dass ich jetzt sage so, boah, ich finde es gerade voll scheiße oder ich bringe dir das und das nicht mit oder ich schweige dich jetzt an. Aber wenn man sich, wenn man zwei Möglichkeiten hat, die beide gleichwertig sind und man entscheidet sich aktiv für diejenige, die Leid verursacht, dann ist das in meinen Augen nicht mal mehr nur ignorant, sondern es ist gewalttätig. Es ist aktiv gewalttätig. Wenn man sagt, okay, hier gibt es irgendwie eine vegane Alternative, die schlechter ist und ich möchte das nicht, dann kann man sagen, okay, es ist vielleicht ignorant oder fehlende Integrität, aber wenn man zwei gleichwertige Alternativen hat und sich aktiv für diejenige entscheidet, die Leid verursacht, obwohl sie das Gleiche kostet, genauso schmeckt, dann ist es aktiv Gewalt. Und ich glaube auch, wenn man auf der Suche nach einer WG ist und sich fragt, ob man diese Frage stellen darf, dann ist es vielleicht nicht die richtige WG. Ich kommentiere doch ein bisschen öfter, als ich am Anfang der Folge gedacht habe, weil es echt spannende Gedanken sind, die wir da äußern und spannende Fragen, die wir da bekommen haben. Die Frage lautete, wie man eine WG findet, in der man nicht von Slutshaming betroffen ist oder in der Leute es nicht komisch finden, wenn man poly lebt, gerade als Frau. Und ich denke gerade daran, dass es doch auch ein Privileg ist, erstmal ein Mann zu sein und nicht monogam, aber dass man als Mensch, der oder vor allem die poly lebt, auch eventuell sogar diskriminiert werden könnte, ob man das als eine Art von Diskriminierung empfinden könnte, wenn man eine abweichende Sexualität hat. Also ob das jetzt weniger bis gar kein Sex ist, ob man asexuell ist zum Beispiel oder Grey Ace oder ob man eben sehr promisk ist, also ob man sehr viel Sex haben will. Das sind ja beides Dinge, die von der Norm abweichen, also von dieser sozialen Norm und die es Menschen schwerer machen, zum Beispiel ein WG-Zimmer zu finden, wenn man es offen ansprechen will. Und es gibt natürlich explizit queere WGs, in denen man das auch ansprechen kann, aber wenn ich gerade zum Beispiel Studi bin und eine WG suche oder ein WG-Zimmer und echt da kein Glück habe damit bei der aktuellen Wohnungsmarktsituation, dann ist das vielleicht sogar ein Thema, das ich zurückhalten muss, dass ich von den WG-Castings aussparen muss und dass ich vielleicht von mir nicht preisgebe. Und das ist falsch. Denn es sollte ja gerade nicht so sein, dass ich irgendetwas von mir oder von meiner Sexualität zurückhalten muss, um irgendein WG-Zimmer zu bekommen. Ja, und ich glaube, was dazu auch noch wichtig ist, ist einfach halt zu sich selber zu stehen. Also und jetzt an die Fragestellerin, also du möchtest ja gar nicht in einer WG wohnen, wo Slutshaming betrieben wird. Das heißt, du suchst aus, wo du wohnst. Auch hier vergessen wir natürlich wieder voll unsere Privilegien, dass nicht unbedingt jeder Mensch aussucht, wo er oder sie wohnt, auch nicht in Deutschland, sondern dass man manchmal einfach keine andere Wahl hat. Und das ist aber auch okay. Kein Mensch kann immer an jedes einzelne seiner Privilegien denken. Aber ich finde es wichtig, da jedes Mal darauf hinzuweisen und auch zu sagen, ah, danke, dass du mich auf Privilegien hingewiesen hast, denn das wäre mir nicht bewusst, dass ich mir aussuchen kann, wo ich wohne, aber vielleicht nicht alle anderen Menschen. Mein größtes Learning, was den Podcast angeht, ist vielleicht ganz banal, dass ich meine eigene Stimme mittlerweile sehr gut hören kann. Also ja. Ich habe am Anfang, wo wir noch keinen Podcast gemacht haben und wir uns sehr viele Sprachnachrichten geschickt haben, da kann man ja bei Telegram, spielt es ja immer die nächste Nachricht automatisch ab. Und wenn ich so eine alte Nachricht angehört habe, dann kam meine dann danach dahinter und dachte ich mir, oh Gott, ich kann meine Stimme, die klingt einfach furchtbar. Mir wurde nämlich in meiner Kindheit auch immer gesagt, dass ich mich irgendwie anhöre wie Mickey Mouse irgendwie und so total so eine Piepstimme habe. Und das hat mich schon ganz schön geprägt, glaube ich. Und ja, mittlerweile habe ich überhaupt gar kein Problem mehr, Podcast aufzunehmen und danach mir meine eigene Stimme anzuhören. Ich finde, wir hören uns sogar ziemlich gut an, ehrlich gesagt. Wird uns auch viel rückgemeldet. Ne? Ja. Das ist echt was, das ich nur bestätigen kann, denn dieser Podcast und auch der Monokultur-Podcast hat dazu geführt, dass ich meine eigene Stimme auch viel besser hören kann und das hat auch was mit mir gemacht. Und zwar nicht nur, dass ich meine Stimme hören kann, sondern auch die Videos, die ich aufgenommen habe, dass ich mich sehen kann. Ich glaube, es macht was mit einem Selbstwertgefühl, wenn man sich selbst in Videos sieht oder sprechen hört oder auf Fotos sieht. Man bekommt irgendwie so ein bisschen eine Außendarstellung mit. Also wie sehen mich andere? Und ich glaube, wenn man das nicht tut, dann katastrophisiert man gerne. So, um Gottes Willen, ich sehe furchtbar aus und ich laufe schief und keine Ahnung. Aber wenn man sich dann mal aufnimmt und selbst sieht, dann weiß man ja, wie andere einen sehen und dann wird das ganz normaler. Also mein Tipp an euch, auch wenn ihr keinen eigenen Podcast oder eine eigene YouTube-Show habt, nehmt euch mal auf oder lasst euch mal aufnehmen als Video einfach ein paar Minuten in einer ganz alltäglichen Situation und schaut euch das immer wieder an. Mit der Zeit wird es normal. Ja. Das war die letzte Frage. Mhm. Ich fand die Fragen tatsächlich gar nicht so persönlich. Ich auch nicht. Und ich glaube, das hat die Folge auch echt gut gemacht. Also wir haben echt viel gutes Zeug von uns gegeben. Jetzt im letzten Abschnitt auch nochmal Büchertipps, die echt hörenswert sind. Ja, ich fand es total schön, jetzt heute die Folge aufzunehmen und einfach so ein paar Fragen so live zu beantworten. Und ich finde, das hat man durchaus auch gemerkt, dass wir beide, Jeannie und ich, total Bock hatten, diese Folge aufzunehmen. Das wird leider in Zukunft nicht so bleiben, denn in ein oder zwei Folgen trennt sich Jeannie ja von mir und dann lässt bei uns beiden die Lust nach, aber dazu kommen wir dann später. Das ist das Ende dieser Folge. Ich fand sie echt hörenswert, also hört gerne nochmal rein. Den Link dazu gibt's wie immer hier unten in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.